Warnung: Episoden dieses Podcasts können irritierende oder ablenkende Hintergrundgeräusche enthalten und sollten bei gefährlichen oder Konzentration erfordernden Arbeiten sowie während der Teilnahme im Straßenverkehr nicht gehört werden. Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mike, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Heute ist die Episode 40. Wer rovert noch so spät dort im Kraterloch? Es ist der Rover auf dem Mars und er rovert noch. Er hat die Platte kalibriert und danach abfotografiert, doch das Headquarter hat das nicht souveniert. Jetzt müsste frei nach Mike Krüger gesangstechnisch etwas mit Nippel und Lasche folgen, aber wegen urheberrechtlicher Bedenken begleite ich das weder, noch singe ich es vor, was wiederum euren Ohren zugute kommt. Was ist denn jetzt mit dem TB-Code auf dem Mars? Warum ist das Listing geblockt? Diese Frage, am 8.3.2021 noch ernst gemeint, war am 9.3.2021 nur noch rhetorischer Natur, denn Seattle vermeldete, dass irgendwann am 10.3.2021 der Rover ein Selfie inklusive jenes TB-Codes vermitteln würde, der seit Wochen quasi frei im Internet zu finden ist. Sobald dieses Foto verfügbar sei, werde das Listing entsperrt und alle könnten endlich loggen. Soweit zur Theorie. Und was ist mit dieser ominösen 15 cm Titanplatte im Marianengraben? Ja, da soll es wohl einen Geocache geben mit einem geheimen Wort. Herr Garriott hat da diesen Cache platziert, nachdem er sich von Viktor Vescovo hat hinfahren lassen, wie man im Internet lesen kann. Hoeker, Sie sind raus. Ja, wieso das denn? Wer erinnert sich noch an die 2 TB des Herrn Hoeker? TB KYGV Up and Down Mount Everest sollte auf den Everest. TB KZ6Y Up and Down Mariana Trench sollte in den Marianengraben. Jetzt hat Herr Garriott einen Cache auf der ISS und einen im Marianengraben. Also nicht nur einen schnöden TB, sondern einen Cache, wenngleich derzeit noch unveröffentlicht. Aber es muss wohl ein Virtual sein oder ein Earthcache, denn mit Dose und Logbuch wäre es da unten vermutlich nicht so prickelnd. Obwohl, hold my beer. Wir schreiben das Jahr 2022. Ein bekannter geocachender Komödiant konnte es in einem leicht zeitversetzten Paralleluniversum nicht auf sich sitzen lassen, dass ein Spieleentwickler seinen TB-Beispielen gefolgt ist und in höherer Höhe und tieferer Tiefe jeweils eine Dose platzierte. Weil der Konkurrent jedoch in der Tiefe patzte, er hatte dort lediglich eine Titanplatte versenkt, witterte der Komödiant seine Chance, den Cache zu toppen und eine echte Dose mit Logbuch zu verstecken. Hier genügt es nicht mehr, ein Geheimwort zu ermitteln, nein, hier muss das Logbuch signiert werden. So sagen es die Regeln. Seit dem 1.4.2022 ist das Listing freigeschaltet und der FTF vakant. Wer würde als erstes das Logbuch entjungfern und in die Annalen der Geocaching-Geschichte eingehen? D5T6. Gnadenloser Wasserdruck, urzeitliche Meeresungeheuer, schwarze Smoker und ohne Hilfsmittel null Sicht. Der Marianengraben, Hüter der letzten Geheimnisse der Tiefsee und der härtesten Dose, seit es Geocaching gibt. Einige haben sich auf den Weg gemacht, das Treppchen zu erklimmen. Die gesamte Dosensucherwelt blickt in den westlichen pazifischen Ozean, während TJ dem Unbill der Natur ins Auge blickt. TB5 EFXK Mars Perseverance Rover, oder heißt er Perseverance oder Perseverance oder Perseverance oder ich hab doch keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ich sag Mars Rover. Es ist Donnerstag, der 11.3.2021, 18 Uhr deutsche Zeit und das Listing ist Gesperrt! Nun ja, offensichtlich hat der Rover nicht so wirklich Bock auf ein Selfie. Möglicherweise ist in dem Teil eine KI verbaut und die packt gerade den Diva-Modus aus. Nö, das Licht ist nicht optimal. Meh, der Hintergrund ist viel zu steinig und überhaupt ist da Staub auf meiner Karosserie. Nee, da mache ich kein Foto. Da kann die Community sich ein Bein rauswarten. Oder jemand hat einfach nur vergessen, das Listing zu entsperren. Kann ja auch sein. Man weiß es nicht. Oder die ganze Geschichte ist ein Hoax und die Plakette ist gar nicht oder gar nicht mehr dran am Rover. Vergessen. Gewicht eingespart. Oder bei der Landung abgefallen. Und jetzt warten wir noch 3 Wochen und dann heißt's April, April. Klingt wie eine große Verschwörungstheorie, quasi wie der größte April-Scherz, seit es Geocaching gibt. Da kann man genauso gut TJs Cacher-Latein lauschen. Wir verließen die Nordsee und TJ wählte die nördliche Route um Norwegen und Russland. Er meinte, da könne man bequem an Henrietta Island anlanden. Das läge quasi am Weg, zumal da der FTF noch offen sei. Zuvor machen wir jedoch noch einen kleinen Abstecher zu GCJNWJ, Nothing But Stones. Einem Cache, der auf dem Seeweg leichter zu erreichen ist als über Land. Wer bitte hat schon Lust, 3 Tage lang eine Steinwüste zu durchqueren? Also außer Programmierer. Naja, TJ hatte es seinerzeit mal ins Auge gefasst, als Herr Debudi den Cache suchte und fand und die ganze Geschichte auf Video bannte. TJ war vollkommen begeistert. Das wollte er auch machen. Und so schmiedete er fantasievolle Pläne und malte sich aus, wie er mit der Holden den China Rodden bezwänge. Kurze Zeit später wurde die Dose jedoch so inflationär gesucht, dass TJ den Gedanken verwarf. Das Besondere daran sei für ihn verloren gegangen, sagt er zumindest. Wahrscheinlich ist er nur alt geworden. An den Cache auf der ISS verschwendete er gar keinen Gedanken. Er wäre für ihn ohnehin unerreichbar. TJ hatte immer schon eine recht eigene Einschätzung dessen, was dosentechnisch für ihn erreichbar oder interessant wäre. So zum Beispiel Events. Gehypte Jedermann-Dosen sucht er in der Regel nicht und kommerzielle Spendenbetteldosen lässt er unbeachtet. Er kann es sich aussuchen, hatte quasi schon alles gehabt, vom einfachen Event über Nordseetaufen, das erste Mega in Deutschland, das Giga der Herzen in Köln bis zu, ach, das würde zu weit führen. Wie oft war er Feuer und Flamme, wenn es um bestimmte besondere Caches ging, aber letztendlich bekam er den Hintern nicht hoch und irgendwann waren sie archiviert, sehr zu seinem Bedauern. Aber dieses Döschen in einem Kratzer am Meeresgrund hatte es ihm angetan. Das sollte doch zu loggen sein. Alles, was man seiner Ansicht benötigt, ist ein Boot, ein GPS, eine Leine und ein paar Gadgets. So hatte TJ in Nordfriesland günstig einen alten Krabbenkutter erstanden. Der Motor war noch ganz gut in Schuss und die Arbeit für die Bilgepumpe hielt sich in Grenzen. Weil er die Grundnetze nicht benötigte, hatte er sie abgebaut und das Fanggeraffel durch eine anständige Winde mit 11.500 Meter Spezialschnur ersetzt. Nachdem er ordentlich Proviant, sein Laufband und ein Wasserentsalzungsgerät gebunkert hatte, stachen wir in Schlüzil in See. Einmal Nordsee, westlich um Dänemark und Norwegen herum. Und ja, ihr habt richtig gehört, sein Laufband. Lang, breit, dickes verstärktes Band und einen überdimensionierten Motor. Darauf könnte ein Elefant trainieren. Oder eben TJ, was er aber während der Fahrt nicht tat. Nach gut 10 Tagen Fahrt ankerten wir in Sandøyfjorden, einem Fjord südwestlich am bzw. unterhalb des Vagnorkin oder Kina Rodden. Die See war ruhig, als TJ ins kleine Beiboot stieg. Wenig später erklang das Grummeln des gestarteten Mercury-Außenborders, dann löste er die Leine und legte den Hebel auf den Tisch. Mit aufbrüllendem Motor hob sich erst der Bug, dann der komplette Festrumpf des Schlauchboots aus dem Wasser. Und TJ glitt schnurstracks der Küste entgegen. Ja, da fährt er hin. Hoffentlich ruiniert er das Beiboot nicht. Oder den Propeller, wenn er mit dieser Geschwindigkeit auf den Strand semmelt. Ah, er nimmt Gas weg. Wieso dreht er jetzt ab? Mal anfunken. TJ? TJ? Funk aus oder was? Hallo? Jetzt gibt er wieder Gas und fährt das Ufer entlang. Was macht der da? Ah, offenbar hat er jetzt eine gute Stelle gefunden. Ja, er steuert zum Strand und pass auf die Dünung auf. Meine Fresse, TJ und Boote. Jetzt hat er's. TJ? Der antwortet doch nicht. TJ? Was wedelt der denn? TJ macht Handzeichen. Jetzt hält er was hoch. Könnte das Funkgerät sein? Keine Ahnung. Er zeigt Richtung Fischerhütte. Daumen hoch. Okay, er macht sich auf den Weg. So, läuft. Mal eben das Boot festmachen und dann geht's ab zur Fischerhütte. Der Debo, die ist ja damals durch die Steinwüste gewandert und muss da hinten diese Halde hinuntergekommen sein. Und weiter da drüben war diese Fischerhütte. Wollten da nicht mal ein paar Finder ein Event veranstalten? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Aber ich meine, da war was. Nachdem das mit den Keschern so abgegangen war, wurde es hier ja inflationär. Es wurde sogar eine neue Dose gelegt, weil die ursprüngliche weg war. Zudem ökologisch fragwürdig aus dem Oberbergischen hier hinzufahren. 3000 Kilometer hin und auch wieder zurück für eine Dose. Dann die Anstrengung über die Steine, vielleicht bei schlechtem Wetter. Hat sich auf dem Weg nicht auch mal jemand das Bein gebrochen? Irgendwo wurde darüber berichtet. Naja, lange her. So, Koordinaten. N71-06-786 E027-38.580. Viel ist hier ja nicht mehr zu sehen. Von der ehemals rohhölzernen Fischerhütte mit einem pyramidenförmigen Dach, welches notdürftig mit Dachpappe gedeckt war, ist nicht viel übrig geblieben. Jetzt liegen einige Planen über der Ruine, die mit Brettern angenagelt sind. Aber auch die haben bereits Löcher. Überhaupt liegen überall Bretter herum. Das könnte ein stilles Örtchen gewesen sein. Ach, schau an, die Reste des Logbuchs bzw. der Logtafel. GC3B, was ist das? X34, 4.7.2012. Der Zahn der Zeit. Alles vergeht irgendwann. Genug der Sentimentalität. Wo geht's denn jetzt zur Dose? Der Cache liegt bei N 71-07-552 und E 27-39-323. Das wären, Moment, circa 1,5 Kilometer Luftlinie von hier. Aber ich müsste auf die Hochebene rauf. Über Steine. Wer hätte es gedacht, aber dennoch lästig. Obwohl die Aussicht schön sein soll. Alternativ könnte ich den Kinarotten umschiffen und auf der anderen Seite aussteigen. Dann wären es nur 300 Meter den Hang rauf. Schwierige Entscheidung. Soll ich oder lieber nicht? Zum Glück sind gerade nicht so viele Mücken hier. Debo, die hat seinerzeit von Schwärmen geschrieben. Das ist mit ein Grund, warum ich den Seeweg wählte. Ich überleg's mir und sehe zu, dass ich zum Kutter zurückkomme. Da ist auch ein gewisses Hungergefühl und ich hoffe, der Jack hat was gekocht. Zeit genug hatte er schließlich. Bis dahin mache ich aus. Typisch TJ. Macht einen Strandspaziergang. Bescheid sagen, dass er zurückkommt, kann er allerdings nicht, denn die Akkus vom Funkgerät sind leer. Ich hätte es ja sehen können, dass er losfährt. Als würde ich die ganze Zeit aus dem Fenster gucken. Ich habe Besseres zu tun. Kaum war er wieder hier, nölte er rum, dass nichts Warmes auf dem Tisch steht. Bin ich der Smoot oder was? Er hätte ja diesen anstrengenden Strand entlang gehen müssen. Mumpitz. Einen Scheiß muss der, sagt er zumindest immer. Zu faul, die paar Meter zum Cache zu gehen? Nein, der feine Herr muss mit dem Kutter die Landspitze umrunden. Währenddessen essen. Zu viel, wie immer. Ha, und jetzt schnauft er vollgefressen den Hang hoch. Die geneigte Hörerschaft kennt das sicher noch von seinen Wartungsrunden. Es ist überhaupt eine blöde Idee, mit einem Boot unter Land um Dänemark und Norwegen herum, um diese Dose hier zu suchen, okay, aber Henrietta Island? Im arktischen Ozean? Um diese Jahreszeit? Da haben wir Glück, dass Klimawandel ist, sonst würden wir im Packeis einfrieren. Falls es klappt, anschließend an den Diomedes-Inseln vorbei, südwärts zum Marianengraben. Mit einem Krabbenkutter. Ja, nee, ist klar. Und danach zurück um Kap Horn? Schnell kommt er nicht voran da am Hang. Scheint gerölltechnisch etwas rutschig zu sein. Jeden Schritt aufwärts rutscht er einen halben Schritt wieder hinunter. Wo Abtriebskräfte physisch walten, da kann kein Hang den TJ halten, der alte Sack. Naja, gleich hat er's geschafft. Da bin ich wieder. Mann, ist das anstrengend, so einen Geröllhang rauf zu kraxeln. Dagegen ist der Bruchsteinhügel der Holden leichtes Terrain. Aber die Aussicht entschädigt für vieles. Dieses Licht, ihr wisst schon. Die Steine, die hier überall rumliegen, allerdings nicht. Inmitten eines Steinhaufens fand ich einen weißen Schraubbehälter mit rotem Deckel. Na gut, ich mach ihn mal auf. So, Dalle. Logbuch raus und unterschrei. Nee, das kann ich nicht machen. Die sind ja alle durch die Steinwüste gepildert, haben Entbehrungen auf sich genommen, manche sogar zweimal. Die Steine, die Mücken, Hitze, Flussdurchquerung im Eiswasser. Mit BW einfach Badelatschen. Und ich fahre hier einfach mit dem Bötchen hin und schreibe mich rein? Ich meine, klar, wer im Logbuch steht, hat den Cache gefunden und darf online loggen. Daran wäre ja nichts auszusetzen, aber dennoch. Irgendwie hat das ein Geschmäckle. Da hätte ich ja direkt vom Strand ein Foto machen können oder vom Boot. Jetzt ist der Moment, an dem der eine oder andere den Finger heben und irgendwas von Kescher-Ehre faseln wird, die es erfahrungsgemäß nicht gibt. Definitiv nicht, aber hey. Ich meine, klar bin ich ein Sissi-Kescher und lass mir ach schon mal das Logbuch vom Baum holen. Aber hier habe ich viel zu viel Respekt vor denen, die es gerockt haben. Gerockt? Steinwüste. Gerockt? Nee, ich schreibe mich hier nicht rein, auch wenn ich mich ewig ärgere, dass ich das Logbuch in den Händen hatte. Andererseits würde ich mich ewig ärgern, dass ich's so leicht hatte. Da hätte ich mich ja auch direkt von einem Heli absetzen lassen können oder selbst fliegen. Wobei ich da wohl noch ein paar Stunden Übung bräuchte im Yui-Simulator in Wernigerode. Das könnte ich ja auch mal ins Auge fassen. Mit einem Teppichklopfer zum China Rodden, so just for fun. Naja, genug gesponnen. Bevor ich's mir anders überlege, verstecke ich den ganzen Bums besser wieder und dann auf zum Boot und weiter geht's. Nächster Halt, Henrietta Island. Bis dahin. TB5 EFXK, Mars Präsedingens Rover. Friday, der 12.03.2021, 19.45 Uhr, deutsche Zeit, und das Listing ist gesperrt. Wer hätte es gedacht? Es gab Fotos, ja, aber nicht das Richtige. Vor Jahren gab es, war es die Werbung eines Druckerherstellers, ich weiß es gar nicht mehr, auf jeden Fall haben Aliens langweilige Landschaftsausdrucke vor die Roverlinse gehalten, damit der Planet langweilig und uninteressant erscheint. Es könnte sogar der Mars gewesen sein. Apropos Fotos. Im Rahmen des Mars-Projekts sollen die Kescher Mars-vergleichbare Bodenstrukturen finden. Planetary Geology on Earth nennt sich das und wurde im Rahmen von Earth Caches im Dezember 2020 eingeführt. Diese Earth Caches führen den Sucher zu geologischen Merkmalen auf unserem Heimatplaneten, die auch auf anderen Planeten, zum Beispiel dem Mars, existieren. Rippelmarken zum Beispiel oder Vulkankrater. Die könnte der Mars-Rover fotografieren. Genauso wie das Kalibrierungsziel mit dem TB-Code, den mittlerweile ohnehin jeder kennt. Macht er aber nicht. Möglicherweise möchte auch jemand die geneigte Dosensucherschaft auf die Folter spannen. TJ ließ anklingen, es könnte auch ein von langer Hand geplanter Hoax sein. oder das Bild wird erst gesendet, wenn ausreichend Sucher das Listing auf der Watchlist haben, damit der Server Stresstest belastbare Ergebnisse bekommt. Oder die Hamster bei der Stromerzeugung eine bessere Muskulatur. So oder so ähnlich könnten in Kürze die Verschwörungstheorien lauten, wenn niemandem noch etwas noch Besseres einfällt. Bis dahin lauschen wir kopfschüttelnd TJs Abenteuern. Hat jemand von euch schon mal im Männerfernsehen diese Königskrabbenfängerei-Serien gesehen? Wo echte Männer von großen Schiffen reihenweise mit Fisch beköderte Körbe mit Bojen ins Wasser werfen, um sie Tage später wieder heraufzuziehen und enttäuscht gucken, weil da nur eine Handvoll Krabben drin sind, während schwere Brecher über Schiff und Mannschaft schlagen? Da fahren wir auch hin. Selbstverständlich nicht mit einem Schiff, sondern diesem überaus hochseetüchtigen Krabbenkutter aus Nordfriesland. 2 Tage ist es her, dass TJ den Cache auf dem Hochplateau des China Rotten fand, bevor er am Hang strauchelte und die halbe Strecke hinuntergerutscht ist. Dabei hat er ein wenig Haut gelassen und nun liegt er in der Koje seiner Kajüte, leckt seine Wunden und kommt nur zum Essen raus. Bedienen tue ich ihn nicht. Einer muss ja auf den Kurs achten. Oder Eisberge. Es ist immerhin die Arktis und das merkt man ganz gut. Saukalt ist es. Wenn das Wetter so bleibt, chippern wir noch gute 7 Tage hier rum und dann sind wir am Etappenziel 2. Was soll ich sagen? Wasser. Die Barentssee nördlich um die Nordinsel herum, zwischen Tamyr-Halbinsel und Bolschewik-Insel durch die Laptevsee nach Jakutien, dort nördlich an den Delong-Inseln vorbei und wir sind da. N 77 Grad 06.568 und E 156 Grad 35.052. Henrietta Island, einer der abgelegensten Orte in der Arktis, die nördlichste Delong-Insel in der Ostsibirischen See, fast rund und ca. 6 Kilometer im Durchmesser. Es gibt dort eine verlassene ehemalige sowjetische Polarstation, die 1937 gebaut wurde. Laut Listing des Caches hatte sie einen astronomischen Hintergrund, wurde aber angeblich 1955 geschlossen. Eine andere Quelle schreibt hingegen, es sei 1963 gewesen. Egal. Die Gebäude sollen in einem guten Zustand sein. Zumindest waren sie das 2011, als dort im Rahmen der Circum Arctic Structural Events die komplett wasserdichte Dose samt wasserfestem Logbuch und einer gewissen Anzahl von Case 13 Expeditionslogos als Souvenirinhalt gelegt wurde. Im Listing wird ferner darauf hingewiesen, dass man sich der Gefahren der hohen Arktis bewusst sein sollte, zum Beispiel Polarbären. Während der Forschungsexpedition um die geologische Geschichte der Inseln dort wurden noch andere Inseln bedost, doch das tut hier nichts zur Sache. Damals war man übrigens mit einem Eisbrecher dort, aber TJ hat einen Krabbenkutter. Was soll da schon schiefgehen? Und mit dieser Bombensensation endet diese Episode. Das war Konservenradio Dosenhausen Episode 40. Kritik, ob positiv oder negativ, nehme ich gern per Audio, E-Mail oder via Twitter @RadioKRD entgegen. Wenn's gefällt, empfehlt mich weiter, wenn's nicht gefällt, sagt's TJ. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen. Der DJ. Dosenhausen. Nasse Dosen. Schimmlige Logbücher. Hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon? Oder nähst du deine Maske? Souvenirs gibt's hier als Preis. Frische Giga Corona. Jack und TJ auch schon da. Denn in Dosenhausen. Gibt es keinen Platzverweis.